Abschnitt 2 von Der Freiwerber von Otto Roquette. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Caroline. Abschnitt 2. Eine Woche verging. Da stürzte der Konrektor eines Tages in das Zimmer seines Freundes mit den Worten: »Sie sind wieder da! Eben habe ich den Doktor vorübergehen sehen. Jetzt, teurer Freund, erfülle dein Versprechen und gehe an meiner Stadt zu Bertha. Den Brief habe ich schon gesiegelt und mitgebracht.« Theobald erhob sich, etwas betreten über diese Wendung der Dinge, und sagte: »Möchtest du nicht noch einige Tage abwarten? Oder möchtest du nicht erst den Brief absenden und dann...« »Nein«, rief der Konrektor, »heute und auf der Stelle muss es sein. Du hast es mir selbst angeboten, und mein Glück hängt von deiner Hilfe ab.« »Aber«, fuhr Theobald etwas befangen fort, »ich habe das junge Mädchen nie gesehen. Wäre es daher nicht besser, du führtest mich erst als deinen Freund im Wernerschen Hause ein?« »Es ist nur diese eine Tochter, nur dies eine Kind in der Familie«, entgegnete Friedrich. »Du kannst sie gar nicht verkennen. Du weißt die Wohnung, ich habe dich oft genug vorbeigeführt.« »Bedenke nur«, warf Theobald ein, »welchen jetzt ein leises Frösteln überkam, dass sie mich nicht kennt, dass es ihr höchst wunderbar vorkommen muss, von einem Fremden in dieser Weise überrascht zu werden.« Aber das Feuer Theobalds war jetzt, in demselben Maße, als es ihm entschwand, auf Friedrich Stiewel übergegangen, und er mahnte den Zaudernden an alle Rechte der Freundschaft, an alle Gluten der Begeisterung, an alle Ideen eines besseren Daseins. »Du stellst dich ihr als meinen Freund dar«, rief er endlich, »du sagst dir, dass es zwischen uns keine Geheimnisse gebe, du strömst dir die ganze Fülle deiner Beredsamkeit entgegen. Theobald, es wird, es muss gelingen.« »Aber«, erwiderte der andere durchaus sachgemäß, »wenn ich sie nun nicht allein sprechen kann oder wenn sie nicht zu Hause ist.« »Dann allerdings«, sagte klagend der Konrektor, indem er sich niedersetzte, »dann wärst du umsonst gegangen und wir müssten die Sache aufschieben.« Schnell aber erhob er sich wieder und bestürmte den Freund von Neuem, wenigstens den Versuch sogleich zu machen, so daß dieser endlich den Widerstand aufgab und eine weiße Weste aus der Kommode nahm. Der Konrektor beeilte sich geschäftig, dem Freiwerber, dem er so viel verdanken sollte, bei der Toilette behilflich zu sein. Er strich ihm die Falten des Fracks glatt, bürstete seinen Hut und bemerkte in der eigenen fieberhaften Aufregung nicht, wie Theobalds Hände zitterten und er mit der weißen Krawatte nicht zurechtkommen konnte. Endlich reichte er ihm den inhaltsschweren Brief und sagte: »Und nun geh mit Gott, mein bester Freund. Ich verfüge mich nach Hause und werde dich da erwarten.« So machte sich Theobald Spatz als Freiwerber seines Freundes auf den Weg. Ihm war eben nicht gut zumute. Jetzt, da das Abenteuer beginnen sollte, wurde ihm die ganze Abenteuerlichkeit desselben deutlich und allerhand Pläne durchkreuzten ihn, wie er dem Auftrage entschlüpfen könne. Er fühlte, dass er zu viel übernommen habe, die Begeisterung hatte ihn im Stich gelassen und seine Stimmung wurde immer geängstigter, je mehr er sich dem Ziele näherte. Das Haus des Dr. Werner, eines sehr geachteten Arztes und wohlhabenden Mannes, war eines der letzten Häuser der Stadt und hatte einen großen, schönen Garten hinter sich. Theobald stand jetzt an der Tür, sein Herz klopfte hörbar. Er überlegte, ob es nicht geratener sei, sich noch zurückzuziehen. Aber die Gestalt des Konrektors stand flehend vor seiner Seele. Er fasste einen kühnen Entschluss und zog die Klingel. O weh, die abscheuliche Klingel gellte auch so überlaut durch das Haus, als hätte sie Sturm zu läuten. Gewiss kommen nun gleich Vater, Mutter, Bertha, die Dienstboten aus allen Türen gestürzt. Was soll er vor dem gemeinsamen Andrang beginnen? Er verwirrte sich und dachte an schleunige Flucht. Da wurde die Tür leise geöffnet. Ein Dienstmädchen lauschte heraus und sagte unaufgefordert, die Herrschaft sei ausgegangen, nur dass eine Fräulein sei zu Hause. Das war für die Ausführung des Vorhabens überaus günstig und an einen Rückzug konnte nicht mehr gut gedacht werden. Er wünschte also, zu dem Fräulein geführt zu werden, und das Dienstmädchen wies ihn in den Garten, wo die junge Dame sich aufhalten sollte. Der Freiwerber verwunderte sich einigermaßen über die Sorglosigkeit der Dienerin, welche von seinen schrecklichen Plänen nichts zu ahnen schien und sich phlegmatisch in ein Zimmer zurückzog. Er öffnete die Gartentür mit einer so schüchternen Behutsamkeit, wie der Konrektor Stiewel sie nicht besser hätte zur Erscheinung bringen können, schritt durch einen Gang und stand in der Nähe einer Laube, in welcher er eine junge Dame erblickte. Die Dame legte das Buch aus der Leihbibliothek, in welchem sie studiert hatte, sogleich beiseite und kam ihm mit einem Knicks unbefangen entgegen. Theobald Spatz begann mit einer Entschuldigung, dass er als Fremder hier eindringe, worauf die junge Dame entgegnete: »Die anderen werden wohl bald nach Hause kommen, bleiben Sie nur getrost hier. Oder wollen Sie vielleicht bloß etwas bestellen?« »Allerdings, mein Fräulein«, stammelte der Freiwerber, »ich habe hier etwas abzugeben.« Die junge Dame nahm ihm ohne Umstände den Brief, welchen er halb und halb überreichte, aus der Hand und las die Aufschrift. Ein Gedanke schien durch ihre Seele zu gehen. Sie betrachtete den Verlegenen mit einem schalkhaften Blicke, nickte dann vergnügt mit dem Kopfe und steckte den Brief in die Tasche. Theobald wollte sich eben in die Einleitung zu einer längeren Rede verlieren, die Dame aber schnitt ihm schnell die Worte ab, indem sie sagte: »Wollen Sie inzwischen einmal den Garten betrachten? Sehen Sie nur, wie schön die Georginen blühen. Die braune da und die rote, ach und die gelben. Man sagt allgemein, dass der Wernische Garten der schönste in der ganzen Stadt sei.« Theobald behauptete, das auch schon gehört zu haben, und folgte seiner Führerin durch die Gänge. Die Dame aber fuhr fort: »Überhaupt kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie wohl es mir hier in der Stadt ist. Ich als Kleinstädterin bin gar zu glücklich hier. Die hübschen Straßen und all die angenehmen Bekanntschaften. Auch ist es bei weitem wohlfeiler hier, als man glauben sollte. Zum Winter kommen dann wieder die Casinobälle. Ich freue mich unsäglich darauf, denn ich tanze gar zu gern. Sie tanzen doch auch?« Theobald beteuerte dies. »Das ist ja prächtig«, rief die Dame. »Ein Kränzchen soll auch eingerichtet werden. Wir wollen mit verteilten Rollen lesen. Das soll einmal wieder ein herrlicher Winter werden.« Die kleine untersetzte Dame schwatzte mit einer solchen Keckheit, mit einer so geläufigen Zunge fort, dass Theobald die seinige füglich entbehren konnte. »Na, Gott sei Dank«, sagte sie, »an Herren fehlt es hier nicht. Sie glauben nicht, was das in kleinen Städten manchmal für eine Not ist, auf Bällen und in Gesellschaften. Wir haben beschlossen, unser Lesekränzchen mit Maria Stuart anzufangen. Lieben Sie Schiller? Ach, ich schwärme für ihn, aber auch Balwer lese ich sehr gern und Eugène Sue. Den letzteren hat mir mein Vater verboten, aber ich begreife gar nicht, warum. Einmal fragte ich ihn aufs Gewissen, warum ich von Sue nichts lesen sollte. Da meinte er, ich könne mir den Stil an der Lektüre verderben. Ach, mein Stil, meine Aufsätze haben niemals viel getaugt.« Theobald wollte behaupten, dass das unmöglich der Fall gewesen sein könnte. Sie aber fuhr fort: »Gott sei Dank, dass ich die Schuljahre hinter mir habe, wiewohl ich mich oft sehr gut dabei amüsiert habe. Wie wir den Lehrern auf der Nase herumgespielt haben, das glauben Sie gar nicht. Sehen Sie da den einen roten Kohlkopf zwischen all den grünen? Der kommt mir vor wie der Schulmeister unter seinen Schülern. Mögen Sie roten Kohl? Mein Geschmack ist's nicht, höchstens zum Gänsebraten. Sie sollten die Gänse sehen, die meine gute Mutter zum Winter mästet. Es ist eine Pracht. Ich weiß es noch ganz genau, wie wir im vergangenen Jahre die letzte Gans aßen. Nachher las uns der Vater den Tasso von Goethe vor. Meine Mutter schlief dabei ein, und ich muss gestehen, gar so schön finde ich das Stück nicht. Überhaupt Goethe, ich verstehe seine Bücher nicht. Sie mögen es mir nun glauben oder nicht. Ach Gott, da ist ein Frosch! Ich bin sonst nicht ängstlich, aber Frösche kann ich nicht leiden.« Theobald wollte sich über das Ungeheuer stürzen, um es ritterlich mit dem Absatz seines Stiefels zu erlegen, die Dame aber hielt ihm am Arme zurück und rief: »Nicht totmachen, das bringt Unglück.« Gleich darauf war sie wieder im lebhaftesten Redefluss über allerlei Gegenstände. In dem Freiwerber gingen inzwischen die wunderbarsten Dinge vor. Das Geschäft, welches ihn hergeführt hatte, trat bald in den Hintergrund und war endlich völlig vergessen. Hingerissen von der Suade der schönen Dame, fühlte er das alte Neigungsflackern erwachen, erst in kleinen Fünkchen, dann in Flämmchen, endlich lichterloh. Nicht mehr der Stellvertreter des Konrektors spazierte an der Seite der Dame durch den Garten, sondern Theobald Spatz als solcher. Die Fantasie erwachte wieder, die Begeisterung für schöne Weiblichkeit füllte seine Seele, er selbst wurde der Liebende. Sie kamen an einem Beete vorbei, wo dichte Büschel von Monatsrosen lustig in den Herbst hineinblühten. Theobald war tief ergriffen. »Betrachten Sie diese Rosen, mein Fräulein«, rief er, »wie schöne junge Mädchen blühen sie und überdauern alle Jahreszeiten, stets duftend, stets entzückend. Die Rose und das Weib sind die Kronen der Schöpfung.« Nun erging er sich des Weiteren in diesem Thema, indem er die Rose erstens in ästhetischer, dann in naturwissenschaftlicher und endlich noch in einer mehr allgemeinen Hinsicht betrachtete, welche letztere sein eigentliches Feld war. »Sie wissen zu reden«, sagte die Dame, indem sie sich bückte, eine Rose brach und sie dem Begeisterten darreichte. »Nehmen Sie sie, ich darf sie abpflücken, es sind so viele da.« Theobald ergriff die Rose und rief, »Oh, tausend Dank, mein Fräulein! Die Götter mögen mich strafen, wenn nicht aus diesem Geschenk der ganze Zauber der ihm inwohnenden Poesie auf mich übergeht. Der Mensch lebt große Stunden, er fühle es nur, er gebe sich ganz dem himmlischen Augenblick hin, der sich ihm darbietet.« »Nein, das war hübsch«, sagte die Dame ganz ehrlich. »Kommt das nicht in irgendeinem Theaterstück vor? Mir ist, als hätte ich dergleichen schon gelesen.« Theobald ergriff ihre Hand. »Es ist der eigenste Ausdruck meiner Empfindung, mein Fräulein«, sagte er. Dann warf er ihr einen schmachtenden Blick zu und führte ihre Hand an seine Lippen. »Nein, so weit sind wir noch nicht«, rief die junge Dame, indem sie ihm die Hand entzog. »Bedenken Sie, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Überhaupt wird es spät. Ich wundere mich, dass die anderen noch nicht zu Hause sind. Sie besuchen uns wohl recht bald wieder?« Dies war eine Entlassung. Theobald fühlte das, und plötzlich wurde er sich der vollkommen veränderten Situation bewusst, in welcher er das Haus verließ. Wie ein Abgrund tat sich sein schlechtes Gewissen in ihm auf. Ach, er hatte nicht für den Freund geworben, er hatte sich selber sterblich verliebt. Hingewelkt waren mit einem Male alle Blüten seiner Begeisterung. Er verwirrte sich, stotterte einen Abschied und stolperte in der Dämmerung durch den Garten und aus dem Hause. Trostlos tat die Wirklichkeit sich ihm auf. Ach, nach dem Beginne des schönsten Traumes. Es war geschehen. Der Freiwerber liebte die Geliebte des Freundes. Theobald Spatz liebte die Geliebte Friedrich Stiewels. Was sollte er dem Konrektor sagen, wie nur vor seinen Blicken stehen? Er fühlte sich schuldig, verworfen, unselig, und dennoch saß die Liebe ihm diesmal so tief im Herzen, dass es ihm unmöglich dünkte, ihr jemals entsagen zu können. Zum Freunde, der jetzt sehnsüchtig seiner Rückkehr harren mochte, konnte er nicht gehen. Nach Hause wagte er sich auch nicht. Hinaus, hinaus ins Freie trieb es ihn, in die Nacht, aus dem Bereich der Menschen hinaus. So stürmte er von der Chaussee herab und auf einem Feldwege dem nächsten Dorfe zu. Die Wölkchen im letzten Purpur der längst gesunkenen Sonne schienen ihm Amoretten, die ihm mit Blumengewinden entgegenschwebten, aus den Büschen am Wege aber stiegen verdächtige Schreckensgestalten, die kreuzten ihm den Weg, grinsten und schnitten Gesichter und riefen, »Verräter, Scheusal, Scheusal!« Und dann wurden in ihm eine Menge Erinnerungen rege, wie ähnliche, oft weit geringere Fälle die Sterblichen schon zu den gefährlichsten Duellen geführt hatten. Ein Zweikampf musste das Resultat auch seiner Tat sein, und seine Fantasie malte sich die ganze Situation in den fürchterlichsten Farben aus. Er hatte zwar selbst niemals die Führung einer Waffe gelernt, aber er erinnerte sich lebhaft aus seinen Universitätsjahren eines Zweikampfes auf dem Fechtboden, bei welchem Blut geflossen war. Es stand fest bei ihm, er musste sich schon morgen auf Degen oder Pistolen einüben. Aber der Konrektor, würde der sich denn schlagen oder schießen wollen? Und wenn er es wollte, dieses Aufsehen im Lehrerkollegium, in der ganzen Stadt, wahrscheinlich auch in den Zeitungen. Ha, der Gedanke hatte, trotz alledem, etwas Großes an sich. Aber wenn er nun den armen Konrektor im Duell tötete, wenn er als Mörder ergriffen würde, Galgen, Rad und Guillotine standen vor seiner Seele, er schauderte zusammen und schlug sich verzweiflungsvoll vor die Stirn. Im schrecklichsten Zustande kam er im Dorfe an und steuerte, ohne es zu wissen, in ein Vergnügungslokal, welches die Städter häufig besuchten. Es war leer dort, er warf sich in die Ecke eines Sofas, stierte in die lange Schnuppe des vor ihm stehenden Talglichtes und bestellte beim Kellner einen Eierkuchen, vielleicht den letzten seines Lebens. Frau Werner kam mit ihrer Tochter Bertha nach Hause. »Nun, mein Handchen«, rief die Erstere, »wie hast du dir inzwischen die Zeit vertrieben?« »Ausgezeichnet«, rief die junge Dame, die wir im Garten kennengelernt haben, »ausgezeichnet, liebe Tante. Ich habe gelesen. Es war auch ein Herr da. Ich kenne ihn natürlich nicht und habe ihn gebeten, ein andermal wiederzukommen.« »Wahrscheinlich wollte er zum Onkel«, sagte Frau Werner. »Wir haben dich lange allein gelassen, armes Kind.« »Ich habe mir die Zeit sehr gut vertrieben, liebe Tante«, sagte Hannchen. »Ah, was ist es schön hier! Wie bin ich euch dankbar, dass ihr mich einmal wieder mit nach der Stadt genommen habt! Zu Hause in unserem kleinen Neste erlebt man gar nichts, hier aber in einem Nachmittag so viel, dass man fürs ganze Leben darüber zu denken hat.« »Du bist ein gutes, bescheidenes Kind, mein Handchen«, sagte die Tante. »Kommt nur bald zum Tee, ihr Mädchen, der Vater ist auch schon zu Hause.« Nachdem Frau Werner sich entfernt hatte, ergriff Handchen ihre Cousine Bertha am Arme und zog sie noch einmal durch den Garten. An einer entlegenen Stelle langte sie den empfangenen Brief aus der Tasche und überreichte ihn ihr. »Das ist sicherlich ein Liebesbrief«, rief Handchen. »Von wem er ist, weiß ich nicht, aber der ihn überbracht hat, war ein allerliebster Mensch. Wahrscheinlich ein Freund von deinem Briefeschreiber. Du, Bertha, er kann reden wie ein Buch. So etwas habe ich noch nicht gehört. Und die Hand hat er mir küssen wollen. Weißt du was? Der interessiert sich sehr für mich und ich hoffe, ihn zu nehmen.« Bertha traute ihrem Gehör nicht. Sie zweifelte, ob sie das dicke, rätselhafte Schriftstück, welches Handchen ihr gab, annehmen dürfe. In der Tat wusste sie unter den ihr bekannten Männern keinen, von dem sie eine derartige Annäherung hätte erwarten können. Auch war ihr Mädchensinn durchaus nicht von der naiven Keckheit und schnell bereiten Anknüpfungsfreude wie der ihrer kleinstädtisch offenherzigen Cousine. Sie versenkte schweigend und betroffen den Brief in ihre Tasche und eilte am Arme des fortwährend schwatzenden Handchens in das Haus. Am Teetisch war Bertha heute sehr still, was sonst nicht in ihrer Art lag, so dass die Eltern eine besorgte Frage an sie richteten. Handchen dagegen war des besten Humors und erhielt alle in guter Laune. Endlich war der Augenblick gekommen, wo sich die Mädchen auf ihr Schlafzimmer begeben konnten. »Jetzt lies vor allen Dingen deinen Brief«, rief Handchen, indem sie sich mit geschäftiger Hand ein Nachtkostüm zurechtmachte. Bertha öffnete das Schreiben mit einigem Widerstreben und begann zu lesen. Die Lesung zog sich etwas in die Länge, und Handchen, die ihrer Neugier nicht mehr gebieten konnte, ergriff die Blätter, breitete sie erstaunt aus und rief, »Nein, ist mir so ein langer Brief vorgekommen. 4 große Bögen. Was steht denn drin?« Bertha sah gedankenvoll vor sich hin und sagte, »Der Konrektor Stiefel bietet mir seine Hand an, aber in so wunderlichen Ausdrücken, dass ich den Mann aus diesem Briefe gar nicht wiedererkenne.« Handchen jauchzte laut auf. Stiefel heißt er. Oh, da hat meiner gewiss einen hübscheren Namen. Aber nimm ihn nur. Warum hast du mir denn niemals von deinem Verhältnis erzählt?« »Weil das Verhältnis nicht existiert hat«, entgegnete Bertha. »Der Konrektor ist kein übler Mann, aber grenzenlos schüchtern. Ich habe oft abscheulichen Spott mit ihm getrieben und muss mich angesichts dieses Briefes aus tiefster Seele schämen.« »Eh das kannst du alles wieder gut machen«, rief Hannchen. »Nimm du deinen Stiefel nur, wie ich meinen, ja, jetzt weiß ich nicht, wie meiner heißt. Ach, wie werden sich meine Freundinnen zu Hause alle ärgern, wenn es heißt, dass ich mich hier gleich verlobt habe. Die hochnäsige lange Sophie, die immer tut, als könnte sie alle Männer haben und wollte nur keinen nehmen. Die kluge Henriette, die auf alle herabsieht, weil sie sich für gebildet hält. Hernach Meyers Caroline, die da meinte, sie hätte den Kandidaten schon ganz sicher. Dann die Selma Wuschke, nach die erst mit ihren ewigen Klatschereien. Nur die Albertine, die zu Pfingsten heiratet, die gönnt mir's, der will ich's auch zuerst schreiben. Ich versichere dir, Bertha, mein Gegenstand ist ein ganz allerliebster Mensch, nur war er anfangs zu schüchtern. Die Schüchternheit muss er sich abgewöhnen.« Bei der Erwähnung der Schüchternheit überkam Bertha ein beunruhigender Gedanke. »Hast du«, sagte sie, »den Überbringer dieses Briefes nicht nach seinem Namen gefragt?« »Nein, das habe ich vergessen«, entgegnete Hannchen. »War er groß?« »Nun, mittelgroß.« »Braunes Haar?« »Ja, braunes, etwas gelocktes Haar und einen Backenbart.« »Graue Augen?« »Ich denke graue.« »Und sehr schüchtern?« »Ganz unglaublich schüchtern, sag ich dir. Es war anfangs kein Wort aus ihm herauszubringen.« »Liebes Hannchen«, sagte Bertha zögernd, »ich fürchte, der Überbringer des Briefes war der Konrektor Stiefel selber.« »Was?« schrie Hannchen entsetzt. »Nein, das ist nicht möglich. Es muss ein Freund von ihm gewesen sein. Wer wird denn seine eigenen Briefe selbst überbringen?« »Ich weiß«, sagte Bertha, »dass er hier keinen Freund hat, dass er sehr vereinsamt lebt. Ich habe die Überzeugung, er ist selber hier gewesen.« »Na, das wäre eine schöne Geschichte«, rief Hannchen, indem sie sich entrüstet im Bette aufsetzte. »Dein Stiefel schreibt 4 bogenlange Briefe an dich und zu mir kommt er, um mir die Kur zu machen? Das ist schändlich, das ist nichtswürdig. Und du bist so ruhig dabei. Du meinst wohl, weil du ihn sicher hast, könnte ich mich ärgern, so viel ich wollte. So, du bist ebenso heimtückisch. Ich habe mich in dir getäuscht und hätte nie gedacht, dass ich solche Erfahrungen an dir machen würde. Ja, freue dich nur, du hast ihn noch gar nicht so sicher. Es können noch ganz andere Dinge geschehen, von denen du keine Ahnung hast, du eingebildete Person.« »Aber Hannchen«, rief Bertha, von dem Betragen ihrer Cousine durchaus nicht angenehm berührt, »du hast Unrecht, gleich in dieser Weise heftig zu werden. Ich versichere dir, dass ich zwar alle Hochachtung vor dem Konrektor habe, dass es mir aber noch nie bisher in den Sinn gekommen, ihn zu heiraten, und dass ich von seinem Briefe höchlich überrascht bin. Ist mir denn nicht gestattet zu erstaunen, wenn ich erfahre, dass er nach einem solchen Brief an mich dir eine mündliche Liebeserklärung macht? Ach, Hannchen, hatte dich denn wirklich merken lassen, dass er dich liebe?« In Hannchens Fantasie stand das Abenteuer des letzten Nachmittags plötzlich in vertausendfachter Vergrößerung da. Sie war überzeugt, dass der Jüngling zu ihren Füßen gelegen, ihr die heiligsten Schwüre getan, dass er erklärt habe, sie oder keine müsse sein Weib werden. Und indem die Zunge mit ihrem Gewissen davonlief, gab sie im leidenschaftlichen Redestrom ihrer Cousine eine Schilderung, welche Bertha überzeugen musste, dass der Konrektor plötzlich in Betreff seiner Wahl anderen Sinnes geworden sei. Bertha fühlte sich tief verletzt, und vielleicht war es nur dies Gefühl, welches ihre Tränen plötzlich fließen machte. Das wirkte auf Hannchen zurück. Auch sie brach in einen Strom von Tränen aus, und so saßen die beiden jungen Mädchen weinend in ihren Betten, erfüllt von Unwillen über die Wankelmütigkeit, Unzuverlässigkeit und Unsittlichkeit der Männer. Ende von Abschnitt 2.